wie die armen Leute wohnen. Ein Vater sagte zu seinem Sohn, komm, ich zeig dir mal, wie arm Menschen sein können. Und dann fuhr er mit ihm aus der Stadt hinaus aufs Land. Er kannte eine sehr arme Familie, die auf ihrem kleinen alten Bauernhof lebte, und die wollte er mit seinem Sohn besuchen. Sie kamen an, und weil zwei der fünf Kinder im gleichen Alter waren wie der Sohn, wurde es nicht langweilig. Sie spielten in der Scheune und im Wald und mit den Hunden. Später gab es ein Abendessen, das hauptsächlich aus den Dingen bestand, die die Leute auf dem Hof selbst anbauten, und anstelle des Fernsehens erzählten sie vor dem Schlaf ein paar Geschichten. Am nächsten Morgen bedankten sich Vater und Sohn und fuhren wieder in die Stadt. Auf dem Weg sagte der Vater zu seinem Sohn, der ganz still geworden war, »Und wie hat dir unser kleiner Ausflug gefallen?« Der Junge antwortete, »Es war sehr interessant und ich glaube, ich habe verstanden, was du mir damit zeigen wolltest.« Der Vater freute sich und sagte, »Das ist eine wichtige Lektion und sie wird dir im Leben helfen, die Dinge besser einzuschätzen.« Der Sohn nickte zustimmend und sagte, »Ja, ich kann Armut jetzt viel besser verstehen. Wir haben ein Haus und eine Garage. Die haben ein Haus und eine riesige Scheune. Wir haben einen Hund, die haben drei. Ich habe eine ganz kleine Schwester und jeder von denen hat vier Geschwister in jeder Altersklasse. Wir müssen das im Fernsehen sehen, was auch alle anderen sehen müssen, aber die bekommen am Abend ihre ganz eigenen Geschichten erzählt. Wir haben einen kleinen Pool, die haben einen riesigen See. Wir haben einen kleinen Garten, die haben einen Wald, der gar nicht mehr aufhört. Wir haben nachts Leuchtreklamen, die blinken, und die haben Sterne, die funkeln. Wir haben eine Straße vor der Tür und die das ganze Land.« Der Vater wusste nicht, was er sagen sollte, und starrte über das Lenkrad auf die Straße vor sich. »Danke«, sagte der Sohn, »danke, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind. Ich werde mich jetzt viel mehr anstrengen in der Schule, damit ich mir das auch alles irgendwann leisten kann.«